Ich kann es nicht mehr sehen, ich halte es nicht mehr aus. Die Wut von vielen Jahren, Platz auf mir raus. Frauen mit Kind im Bauch, Frauen mit Kind am Arm, Kinder wegen auch ohne jede Chance. An jedem verfluchten Platz, an jedem verdammten Ort, der Automobilaufkleber, Baby an Bord. Kinder mit das Land, Truppen, hörst du mich, der letzte Tag schon, war das ich? Komm, wir gründen eine Armee für den Fortpflanzungsstopp. Und werfen den Karnickel-Menschen Kondome an den Kopf. In allen Schulen werden Menschen verseucht mit dem Lehrsatz der Fruchtbar und mehr als Jammert hat, das Leben ist schwer. Und Jesus Christus war ein schlechter Scherz. Rechts wie links, wie in der Mitte, bis die Fortpflanzung.